Ja, also die Fragestellung dieses Vortrags ist ja, wie ist es mit der Normativität bei Marx? Und dann, das ist ja nun wirklich ein langes und in Phasen heiß diskutiertes Thema, auch in der ganzen Geschichte des Marxismus nach Marx. Ja, nämlich die Frage, was macht Marx eigentlich und warum fehlt da eine Art ethische Theorie, womit schon früh im 19. Jahrhundert schon, also bei Leuten wie Bernstein und anderen, Brechanow, die Vorstellung verbunden war, man braucht etwas wie eine Theorie des Handelns, die man bei Marx glaubte, so nicht vorfinden zu können. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern ich will eher ein paar systematische Aspekte verdeutlichen, die mich selbst beschäftigen und warum ich eigentlich glaube, dass die Marxische Theorie und auch das, was daran anschließt, in dieser Form nicht normativ ist. Also, dass die Marxische Theorie keine Theorie ist, die im strengen Sinne Norm in Anspruch nimmt und auch gar nicht durch eine normative Theorie ergänzt werden sollte, also keine normative Theorie ist und auch nicht durch eine eigene solche Theorie ergänzt werden soll. Das wird sich noch weiter vertiefen. Ich will, bevor ich mit dem sozusagen mit weiteren Überlegungen fortsetze, ganz kurz deutlich machen, was eigentlich, das ist ja nicht schlecht, unter dem Ausdruck normativ überhaupt zu verstehen ist. Weil darüber gibt es oft dann Unklarheiten und deswegen ist es erläuterungsbedürftig. Mein Sprachgebrauch von Norm, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich beziehe mich bei dem Begriff der Norm auf eine lange Debatte, die durch Jürgen Habermas entwickelt wurde. Nicht, weil ich die Theorie von Jürgen Habermas teile, sondern weil ich die so von ihm sozusagen betriebene Klärung dieses Begriffs interessant und auch einigermaßen plausibel finde. Dass nämlich Norm zu unterscheiden ist von Ethik. Wenn wir unter Ethik und können wir verstehen, Kriterien, Maßstäbe für unser Handeln in einem lokalen Bereich, Wertmaßstäbe, die wir haben, die wir verwenden, wenn wir mit anderen gemeinsam in einem Fußballclub unter Studierenden, in einer Wohngemeinschaft, in der linken Szene handeln, dann könnten wir sagen, ja, wir teilen bestimmte Werte, wir haben bestimmte Maßstäbe für unser Handeln, das gibt dem Handeln Impulse. Das ist ein möglicher Gebrauch von Ethik und davon wird unterschieden Norm. Und Norm soll heißen, ganz im Anschluss an die kantische Philosophie, dass es Vernunftnormen sind, also Normen sind von innen her mit Vernunft verbunden, was bedeuten soll, dass Normen für alle einsichtig sein müssen, sonst haben sie keine normative Gültigkeit, also für alle einsichtig, einsehbar und insofern dann auch allgemein gelten. Ethische Werte gelten nicht allgemein. Die Vorstellung, ich will gut leben oder ich will anständig sein oder ich will diszipliniert sein oder ich will fürsorglich sein, das sind Dinge, von denen man sagen kann, das kann ich mir vornehmen oder das können wir uns vornehmen, aber das ist nicht unbedingt verallgemeinerungsfähig. Daraus resultiert sozusagen noch kein bindender Charakter und es kann auch ganz Unterschiedliches bedeuten, während Vernunftnormen sollen allgemein verbindlich und für alle gleichermaßen gültig sein. Das heißt, wenn man in der Tradition von Kant denkt, das, was ich für mich richtig halte, die Maxime für mein Handeln, soll allgemeines Gesetz werden können. Es soll, die Maxime meines Handelns soll allgemein verbindlich sein können. Aber wenn man das sich klar macht, dann ist es schon bei Kant so, dass das, was allgemein werden kann, nur etwas Formales, zunächst mal nur etwas Formales sein kann. Denn unsere Interessen, unsere Art und Weise, wie wir individuell oder in einer Gruppe leben wollen, das ist dann doch sehr besonders und kann deswegen nicht ohne weiteres allgemein werden. Ja, also evangelisch sein oder Fleisch essen wollen, ja, und das für richtig halten, das ist vielleicht nicht verallgemeinerungsfähig. Also muss man irgendwas suchen, was verallgemeinerungsfähig sein könnte. Und dann wählt man sehr abstrakte, auch vernünftig begründbare Gesichtspunkte und dann kommt man wie Kant oder im Anschluss an Kant zu solchen sehr allgemeinen Begriffen wie Gleichheit und Freiheit. Die sind auch deswegen vernünftig und verallgemeinerungsfähig, weil sie unterstellen, dass diese Gleichheit und Freiheit wiederum für alle gelten müssen. Niemand kann sagen, ich bin gleich und deswegen bin ich gleicher als du. Ja? Das ist sozusagen ein Selbstwiderspruch in dieser Norm. Ja? Es geht nicht, mit dem Begriff der Gleichheit sozusagen andere auszuschließen, mit dem Begriff der Freiheit andere auszuschließen. Es soll heißen, dass von dieser Norm her diese Norm selbst für alle einsichtig ist und für alle dann auch gleichermaßen gültig sein soll. Und das ist sozusagen der Vorspann. Wenn man jetzt sich das klar macht, dann kann man sagen, Normen sollen Handeln anleiten. Eine Norm ist ein Maßstab zur Bewertung von Handeln von uns. Ist dieses, ne, und es soll Impulse geben. Wir sollen gleich sein und andere als gleich betrachten. Wir sollen so handeln, dass wir in anderen ihre Gleichheit, ihre Vernünftigkeit und ihre Freiheit respektieren. Wir also mit diesen Normen, die allgemein sind, unterstellen wir, dass die anderen genauso gleich und frei sind wie ich selbst. Ja? Das ist insofern ein Verhaltensmaßstab. Es soll so sein, aber seit Kant ist in der Philosophie klar, das soll so sein, aber das ist nicht so. Wir sind nämlich gleichzeitig für Kant empirische Wesen. Wir unterliegen sozusagen naturhaften Regelmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten, dass man sagen kann, na ja, Menschen sind durch in Kausalverhältnissen empirisch bestimmt und sie sind oft nicht frei und gleich. Und daraus folgert Kant, na ja, wir brauchen die Idee von Freiheit. Und wir brauchen die Unterstellung, vernunftmäßiger, also vernunftgemäß gleich zu sein, damit wir überhaupt gegen den Zwang der Naturgesetzmäßigkeiten, die uns jeden Tag bestimmen, überhaupt von uns denken können, dass wir moralische, also frei handelnde Wesen sind. Das ist so, was er nennt, eine regulative Idee. Das sind alles so ein bisschen vorneweg Versuche, das so ein bisschen zu klären, worüber wir reden, wenn wir von Normen reden. Ja, um das deutlich zu machen, nun kann man sagen, das ist ein Riesenfortschritt, auch für die Linke im 19. Jahrhundert, ein Riesenfortschritt, der dann philosophiegeschichtlich vom Neukantianismus weiter ausgebaut wurde, auch gegen Marx und gegen die marxistische Diskussion, nämlich gestützt auf Kant die Unterscheidung zu machen von Sein und Sollen. Wir können die Welt beschreiben, wir können analytisch sagen, wie die Wirklichkeit ist. Ja, dann stellen wir faktisch fest, was sie ist. Und wir können dann sagen, wie wollen wir, dass die Gesellschaft sein soll? Und dann ist die Idee des Neukantianismus und Max Weber, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Wir stellen das fest, was ist, und wir sagen, wie wir uns vorstellen, wie sie sein soll. Dann können wir überlegen, ob das, was wir meinen, wie die Gesellschaft sein soll, ob wir das begründen können im Sinne von Vernunftnorm. Ist das, wie sie sein soll, dann so, dass alle gleich und frei leben können? Und dann können wir beschreiben, wie die Welt jetzt ist. Und dann kann man das trennen, und das ist ein großer Fortschritt, weil es nämlich, ich halte das für einen großen Fortschritt, weil man nämlich sagen kann, man beurteilt die Welt, man analysiert die Welt, die Gesellschaft, in der wir leben, nicht nach Gesichtspunkten des Wünschens, sondern man wird sozusagen in diesem Sinne ganz nüchtern. Das ist eine Erziehung, eine Selbsterziehung zur Nüchternheit. Dass man zunächst mal ganz klar ist darin, wie sind die Verhältnisse. Und die Verhältnisse sind eben ganz oft so, dass man eben sagen kann, Wünschen hilft nicht, sondern sie sind eben hart. Ja? Und das ist etwas, was ich mit Gramsci nennen würde, man muss ultra-realistisch sein. Man muss sich wirklich mit der Härte dieser gesellschaftlichen Verhältnisse auseinandersetzen. Das ist wichtig, weil, ihr kennt das alle, diese Sätze, man muss positiv denken. Ja, also noch, jetzt haben wir gerade so viel über die frühen 90er Jahre geredet, dann gab es diesen Song, ja, also der immer wiederholt, so richtig, das war so der Song für den Neoliberalismus, denk positiv, denk positiv, war ein großer Schlager, war lange also auf Platz 1 oder 2, ja. Also so, das war sozusagen das Eintrainieren in eine dümmliche Haltung des Positivdenkens, ja. Also man muss sich klar machen, dass man diese Dinge ganz nüchtern und hart denkt und dass man es akzeptiert und lernt, unangenehme Gedanken zu denken. Das ist psychisch sehr schwer. Man kann damit natürlich das wiederum psychisch selbst lieben und besetzen, unangenehme Dinge zu denken und daraus wiederum auch eine Lust machen. Ja, Untergangsstimmung, Katastrophenszenarien, insbesondere im Alter zwischen 18 und 25 kann man das mit sich selbst verbinden. Die Welt geht unter und man leidet ganz schrecklich. Das sollt ihr alle nicht tun. Nüchtern denken heißt nicht, an der Analyse dieser Welt selbst zugrunde gehen. Man darf dieser Welt nicht so viel Macht über sich geben, dass man schlecht gelaunt ist, nur weil sie scheiße ist. Ja, das darf nicht sein. Aber man darf auch nicht der Dummheit des Bürgertums folgen und denken, es kann einfach immer so weitergehen. Es geht so nicht weiter. Das Bürgertum trainiert uns, wie Günther Anders das genannt hat, zur Apokalypse-Blindheit. Ganz Europa beteiligt sich am Massenmord an den Juden. Die Deutschen haben ihn organisiert. Dann fahren die Züge, dann werden die Weichen gestellt, das Giftgas produziert. Und niemand will es sehen und niemand will es wissen. Und so machen wir es jetzt weiter. Dieselbe Form der Ignoranz in anderen Massenmorden, in ökologischen Desastern, in der Finanzkrise. Wir beschimpfen offiziell die Griechen, faul zu sein, obwohl sie mehr arbeiten als die Deutschen. Wochenarbeitszeit ist länger dort. Wenn Studierende und Linke und Antifaschisten gegen Nazis demonstrieren, werden sie zusammengeschlagen im Namen einer Demokratie, die sie verteidigen. Wenn man auf eine Demo geht für die Freiheit, muss man damit rechnen, von den Schützern der Freiheit und der Verfassung krankenhausreif geschlagen zu werden. Und dann wird man auch noch sozusagen blame the victims, beschuldigt, alles zu untergraben. Was auch stimmt, man muss es auch untergraben, weil man die Dinge verteidigen muss. Ja, also man muss es auch gegen die falschen Freunde der Freiheit. Ja, also Westerwelle als Kämpfer für die Freiheit ist irgendwie eine schwer nachvollziehbare Kombination. Okay, also das ist etwas, was wichtig ist, die Nüchternheit, auch die Bereitschaft, unangenehme Dinge zu denken. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man jetzt, dann kommt man an die Frage, ist Marx normativ? Ja, also wir sind ja hier auf einer Expedition, ja, also mit Marx und zu Marx und über Marx hinaus. Und dann stellt sich ja diese Frage, wenn man von Marx her, wenn man sich mit Marx beschäftigt, dann hat Marx genau das. Er will diese Härte. In aller Nüchternheit will er analysieren, was sind diese Verhältnisse, die systematisch so eingerichtet sind, dass alle Menschen, wenn sie arbeiten und sich selbst ernähren durch ihre Arbeit, wenn sie Arbeit haben, wenn sie sich ernähren durch diese Arbeit, am Ende dabei rauskommt, dass sie Verhältnisse erzeugen, in denen einige, ganz wenige, immer reicher und reicher werden und ganz, ganz viele immer weiter arbeiten und zwar den Reichtum der Gesellschaft vergrößern, jeden Tag, jedes Jahr, Wachstumsraten, ihr kennt das. Die Gesellschaft wird immer reicher, jedes Jahr um 2 oder 3%, im nächsten Jahr auf diesen Reichtum nochmal 2 oder 3% und im übernächsten Jahr nochmal. Und trotzdem nimmt es nicht zu. Und trotzdem heißt es, wir können uns das gar nicht mehr leisten, Schwimmbäder, Altersvorsorge, Rente und so weiter. Wir werden immer reicher und immer ärmer. Und das ist das, was Marx interessiert. Dieser Widerspruch, wie kann das möglich sein? Das ist ja nichts Neues. Wir erleben jetzt einen besonders scharfen Zyklus, aber das ist ja etwas, was schon Hegel in der Rechtsphilosophie beschäftigt hat und der gar nicht wirklich eine gute Antwort darauf hatte. Und dann Marx, der sich mit dieser Frage beschäftigt und der sagt, wir müssen, das betont er viele Male, wir müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse naturwissenschaftlich getreu analysieren. Es ist wie ein naturgesetzlicher Prozess, der sich vollzieht. Da hilft nicht das Wünschen. Da hilft nicht das Denken, ah ja, aber wir sind doch eigentlich liebe, nette, freundliche Leute. Und wenn ich mit diesem Manager oder jenem Unternehmer rede, dann klappt das schon. Das ist nur eine Frage des guten Willens. Diese paar Banker, die uns jetzt hier die Welt ruinieren, die sind halt ein bisschen gierig, nehmen wir die doch raus, lösen die ab und ersetzen die durch ein paar andere und dann wird's gut. Ja, das ist ja schon manchmal so die Vorstellung. Nein, genauso ist es nach Marx nicht. Es ist ein harter, sich mit wie mit naturgesetzlicher Gewalt vollziehender gesellschaftlicher Prozess. Das ist das, was ihn interessiert. Also die Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise. Was bestimmt unser Leben seit über 150 Jahren? Ja, was bestimmt das? Ja, quasi naturgesetzlich. Aber Marx ist auch derjenige, der sagt, es ist wie ein Naturgesetz, aber wir sollen nicht die bürgerliche Ideologie annehmen, ja, was ja sehr häufig der Fall ist, die aus diesen gesellschaftlichen Naturgesetzen ein Naturgesetz macht, sondern es ist ein historisch gewordenes und historisch gemachte Naturgesetzmäßigkeit. Es lässt uns blind handeln. Es sind Verhältnisse, die alle Gewalt hinter unserem Rücken entfalten. Ja, guckt, wie einfach das ist, was Riester gemacht hat in der rot-grünen Regierung. Wir sagen, wir können uns eine allgemeine Rente nicht mehr leisten im Sinne des Umlageverfahrens. Deswegen müssen wir private Vorsorge leisten. Private Vorsorge. Dann zahlen die Leute privat in eine Altersversicherung. Diese Altersversicherung poolt Geld von vielen Menschen und man denkt, man sorgt vor. Wir können uns das ja öffentlich nicht mehr leisten. Dieses Geld wird von institutionellen Anlegern hochverzinslich angelegt, sagen wir zum Beispiel in Getreide. Weil Getreide kann unter Umständen am Weltmarkt 7, 8, 10, 15% Zinsen bringen. Das ist eine gute Anlage. Das bedeutet, wir sichern so unsere Rente ab in Deutschland, die Zusatzrente. Aber um sie so abzusichern, müssen irgendwo in Argentinien, in Afrika, in Südostasien Menschen entweder arbeiten oder verhungern. Das heißt, wir finanzieren über den Kapitalmarkt die Altersvorsorge in Deutschland damit, dass wir einfach andere Leute weit wo irgendwo arbeiten lassen. Für uns. Es ist eine neoimperiale Dividende. Ja, wir nehmen hier teil. Das denkt niemand. Man legt das Geld an, ja, 200 Euro im Monat oder keine Ahnung was. Es wird staatlich ein bisschen unterstützt. Und am Ende tragen wir mit unserer eigenen Vorsorge, die ja völlig verständlich ist, dazu bei, dass wir im Prinzip Menschen ermorden, ja, in Afrika. Ich meine, das ist ein Zusammenhang, der ist ganz direkt. Ja, also können wir vielleicht noch weiter diskutieren. Aber das ist das, was Marx vor Augen hat. Wir machen etwas und hinter unserem Rücken stellt sich etwas her, was wir so gar nicht wollen. Es hängt nicht von unseren moralischen Entscheidungen ab. Genauso ist das, dass wenn ich in ein Möbelgeschäft gehe und ich würde Möbel kaufen für den Garten, vielleicht haben das einige ja im Elternhaus oder kennen das, und das sind Gartenmöbel, die sollen auch regenfest sein, also länger als einen Sommer halten, also nicht aus Pappmaché sein. Und dann stellt sich heraus, ja, man macht das, indem man ein bisschen Geld zahlt. Aber das ist ein Baum aus dem Regenwald. Ja? Und das bedeutet, dass wir sozusagen, um hier schöne Möbel zu haben, gleichzeitig die Grundlagen vernichten für die gesamte Menschheit. Und das ist das, was Marx vor Augen hat. Und dann können wir das nicht auf der moralischen Ebene einer individuellen Entscheidung bewältigen. Das ist ein Aspekt der Norm. Ja, wenn wir sagen, ja, wie kommen wir da normativ ran, kann ich dafür argumentieren, allgemein einsichtig, dann geht es nicht. Also Marx macht eine, wenn man so will, Systemanalyse. Naturgesetzliche Prozesse. Und auf der anderen Seite stellt er, also das ist die, sagt er aber natürlich auch, es ist Handeln möglich. Ja, es ist Handeln möglich, aber er will es nicht durch moralische Verantwortlichkeit machen. Menschen sind, wie er sagt, das wird oftmals gegen ihn interpretiert, Charaktermasken, Funktionsträger. Dann wird behauptet, dass er die Leute entmenschlicht. Man könnte es genau andersrum sehen, dass er sagt, na ja, es nutzt nichts, wenn man einzelne Leute bekämpft. Ja, also einzelne Verantwortliche wie Walter Riester oder Jörn Asmussen, dem wir ganz viele dieser schrecklichen Finanzmarktgesetze in Deutschland verdanken als Staatssekretär und jetzt Direktor der EZB. Das hilft nichts, ja. Man muss diese Leute kritisieren. Man muss sie auch tatsächlich, ja, wirklich kritisieren und auch bekämpfen, aber gleichzeitig sich klar sein, dass es auf dieser Ebene noch die Verhältnisse noch gar nicht ändert. Marx hat die Vorstellung deswegen, so formuliert er das, es gibt einen kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse aufzuheben, unter denen Menschen geknechtet sind, entwürdigt, einsam verlassen, alle Verhältnisse aufzuheben. Ja, das ist ein kategorischer Imperativ. Und das Ziel ist eine Assoziation freier Individuen, in der die freie Entfaltung, Entwicklung eines jeden Individuums die Bedingung dafür ist, dass alle sich frei entwickeln können. Das heißt, die Freiheit wird hier positiv gedreht. Es ist kein negativer Begriff der Freiheit. Freiheit von mir ist nicht begrenzt, wie bei Kant, durch die Freiheit der nächsten Person. Ja, ihr kennt alle dieses Schrebergartenmodell der Freiheit. Ja, also, dass ich sozusagen in meinem Schrebergarten frei sein darf, aber auf keinen Fall darf ich in die Freiheit der nächsten Rechtsperson eingreifen. Was Marx macht, ist etwas ganz anderes, eine positive Freiheitsvorstellung. Die Freiheit soll so sein, dass durch meine Freiheit die Freiheit der anderen immer noch größer wird, sodass dass genau genommen Freiheit kein Nullsummenspiel ist, sondern ein Positivsummenspiel. Sie soll größer werden durch unser Zusammenhandeln. Das ist etwas, was wirklich nachbürgerlich ist. In der ganzen Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft so gar nicht vorkommt und auch leider in der sozialistischen Tradition oft gar nicht verstanden wurde. Wenn man sich jetzt, das ist sozusagen, man könnte sagen, ja, aber dann ist doch klar, dann gibt es bei Marx Norm, ja, Freiheit, ja, kategorischer Imperativ, ja, also die Verhältnisse umzustürzen. Also wo ist dann das Problem? Die Antwort ist doch schnell klar. Aber nochmal, Marx sagt auch gleichzeitig, wir müssen die Verhältnisse so analysieren, dass sie wie in ihrem naturgesetzlichen Charakter deutlich werden. Und da fängt dann auch das Problem an, dass er nämlich sagt, ja, es geht nicht darum, dieser Welt, dieser Naturgesetze, unsere moralischen Normen entgegenzuhalten. Ja, das könnten wir ja sagen, ja, diese Welt ist nicht frei und ist nicht gleich, also müssen wir jetzt mit Normen dagegen argumentieren. Dann sagt er, nein, das ist ein völlig traumtänzerisches Unternehmen. Was er nicht macht, ist, er hat überhaupt in diesem Sinne keine Normtheorie. Normtheorie heißt, man kann Normen wie Kant und dann Habermas und John Rawls und viele andere, man kann Normen wie Gerechtigkeit und Freiheit und Gleichheit für sich eigenständig begründen. Und dann will ich auf ein Argument eingehen, was Adorno in dem Zusammenhang brachte, dass er sagte, ja, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Es darf keine Folter geben. Und dann geht er diesen Gedanken durch und sagt, ja, was heißt eigentlich dieser moralische Imperativ? Wenn ich aus diesem moralischen Imperativ eine Begründung mache, eine normative Theorie, stellt euch vor, ich mache daraus eine Theorie und ihr geht ins Seminar und der Seminarleiter fängt an, in der ersten Sitzung zu sagen, was wir jetzt hier machen, ist, die Norm begründen, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Und dann diskutieren wir das ganze Semester lang das Für und Wider dieses Satzes. Argumente dafür und dagegen. Und am Ende geht ihr nach 12 Sitzungen raus und sagt, ja, gibt diese Position und jene Position, aber keine Ahnung, wie ist das nun? Weil die Wissenschaftler, die Philosophen sich natürlich seit 2500 Jahren über solche Fragen streiten. Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, was ist das? Was heißt das aber in der Praxis? Dürfen wir Auschwitz wiederholen, weil die Argumente nicht gut sind? Das ist das Problem von Adorno. Die Unendlichkeit moralischer Diskussion. Man findet ein Argument dafür, man findet ein Argument dagegen. Und dann macht man weiter und dann gibt's noch einen Aufsatz und noch ein Buch bei dem Verlag und jenem Verlag. Ihr versteht das Problem. Die Endlosigkeit des Arguments. Und in der Zwischenzeit könnten wir noch mal einen kleinen Massenmord machen. Ja, ist ja noch nicht gut begründet, dagegen zu sein. Und das ist das Problem von Marx. Auf der Ebene der Norm entscheidet sich wenig oder gar nichts. Es gibt die gesellschaftlichen Prozesse. Und wir müssen in diese gesellschaftlichen Prozesse eingreifen, handeln, praktisch werden, nicht nur argumentieren. Argumentieren ist sehr gut, aber wir müssen diese Prozesse verstehen, um zu wissen, wo wir eingreifen können in diese naturgesetzlichen Abläufe. Und die Eingriffe, die möglich sind, die geschehen durch große Prozesse, nicht durch einzelne individuelle moralische Entscheidung, sondern durch große kollektive Dynamiken, in denen viele Menschen daran ziehen, Naturgesetzmäßigkeiten der Gesellschaft zu verändern. Wir haben, was wir nicht, jetzt habe ich 29 Minuten, 57 Sekunden gesprochen. Wie lange soll ich? Also 9 werden wir rausgeschmissen. Nein, so lange will ich euch nicht quälen. Ja? Ja. Darf ich noch 10 Minuten? Ist das okay? Ja. Gut, dann wären 15 draus. Ja? Also Marx argumentiert deswegen so, dass er sagt, ja, Kant, Freiheit und Gleichheit. Und dann haben ja seit der Französischen Revolution die Linken in der Französischen Revolution diejenigen, die für die Gleichheit eingetreten sind, also es gibt eine eigene Strömung, die das Manifest der Gleichen, die die Kollektivierung des Landes gefordert haben, die Verwirklichung der bürgerlichen Freiheits- und Gleichheitsnorm gefordert haben gegen die Jakobiner, also die, die dann ins Gefängnis geworfen wurden, Babeuf und Maréchal und so weiter. Und dann umgebracht worden, ja. Also aus dieser Strömung, ja, kommt dann Marx und sagt, Freiheit und Gleichheit, es ist nicht die Aufgabe der Sozialisten, Freiheit und Gleichheit zu verwirklichen. Ja, es ist nicht die Aufgabe. Das heißt, er wendet sich eigentlich gegen diese Idee der Norm, dieser Vernunftnorm. Weil er sagt, eigentlich ist in der bürgerlichen Gesellschaft Freiheit und Gleichheit schon verwirklicht. Wir haben das schon verwirklicht, nämlich in der Gestalt von Geld und Ware. Das muss nicht weiter, das kann gar nicht weiter verwirklicht werden. Wir haben schon die Gleichheit der Warenbesitzer, die Lohnarbeitenden, die verkaufen ihre wahre Arbeitskraft, die anderen, die sie herstellen, zum Wert, ja, der gesellschaftlichen Arbeit. Also da ist an diesem Punkt nicht noch so viel mehr zu verwirklichen. Man muss immer darum kämpfen, ja, dass die Löhne hoch sind, dass man muss sozusagen immer neu aushandeln, dass die Arbeiter tatsächlich, was immer das dann auch gesellschaftlich konkret ist, ja, den Wert ihrer Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt durchkämpfen. Ja, das ist ja kein feststehender Wert. Das kennt ihr alles, hat Michael Heinrich wahrscheinlich ausführlich erklärt. Ja, oder hoffe ich jedenfalls. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das eigentlich in einer gewissen Weise schon realisiert ist. Und das heißt für Marx, genau genommen kann es in der bürgerlichen Gesellschaft diese Allgemeinheit nicht geben, weil es in der bürgerlichen Gesellschaft keine Verallgemeinerungsfähigkeit gibt von Freiheit und Gleichheit. Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen haben verschiedene Vorstellungen davon, was es ist. Das heißt, es sind keine Vernunftnormen, nicht für alle einsichtig, weil sie genau genommen verschiedenen Klassendynamiken unterliegen. Ja, und genau genommen, wenn die Lohnarbeitenden sich an diesen Vernunftnormen orientieren, nämlich Freiheit und Gleichheit, dann folgen sie gewissermaßen dem Gesetz des Warentauschs. Sie setzen genau nicht ihr eigenes Freiheitsbestreben in Gang. Habermas hat es relativ gut erkannt, dass er nämlich sagt, verallgemeinerungsfähige Argumente für Freiheit und Demokratie gibt es nur im Bereich der Öffentlichkeit, dort, wo es rechtsbürgerliche Gleichheit gibt. Bürger als politische Bürger des Gemeinwesens, die können allgemein sein. Im Bereich des Systems, der Ökonomie, ist es nicht möglich. Da gibt es harten Antagonismus und da gibt es keine Gleichheit. Ja, das ist nicht möglich, da gibt es keine Verallgemeinerungsfähigkeit von Vernunftnormen. Also es ist ihm völlig klar und mein Argument unterscheidet sich von Habermas an diesem Punkt nur so, dass ich sagen würde, ja, im Bereich der Ökonomie gibt es keine verallgemeinerungsfähigen Argumente, das gilt aber genauso im Bereich der Politik. Auch in der Politik kommen wir nicht zu einer Verallgemeinerung, sondern wir können auch in dem Bereich der öffentlichen Sphäre nur Kompromisse erreichen. Die verschiedenen sozialen Klassen haben verschiedene und also unterschiedliche Interessenreichweiten und wollen mit Blick auf ihre Existenz völlig verschiedene Dinge. Die bürgerliche Klasse ist eine geniale Klasse, weil sie ein besonderes Interesse als ein allgemeines Interesse darstellen kann. Die bürgerliche Klasse hat die Idee des Allgemeinen erfunden. Bevor es das Bürgertum gab, gab es die Idee gar nicht, dass Herrschaft im Namen des Allgemeinen stattfindet. Und das ist etwas, was Marx sehr beschäftigt, dass nämlich die bürgerliche Klasse tatsächlich die Weltgesellschaft schafft, das hat es davor nicht gegeben, eine Allgemeinheit, ja, der gesellschaftlichen Zusammenhänge, dass sie diese Allgemeinheit aber nicht leben kann. Dass sie das zwar in Anspruch nimmt, ne, also Weltgesellschaft, der Weltmarkt, die Weltliteratur, das sind ja alles Erfindungen des späten 18. Jahrhunderts, ja, also die sozusagen unser Leben heute weiterhin bestimmen, ja, und mit der Globalisierung ist einfach eine weitere Stufe dieser Entwicklung stattgefunden. Und dass aber die bürgerliche Klasse eigentlich diese Allgemeinheit selbst gar nicht organisieren kann, sondern sie kann nur ihr besonderes Interesse darin verfolgen. Und Marx sieht sehr klar, dass um diese Allgemeinheit herzustellen, es eine andere Besonderheit geben muss, nämlich emanzipatorische Kräfte, die ihrerseits besondere Kräfte sind, aber wie er sagt, auf den Titel der Menschheit den Protest anmelden, nämlich im Namen der Menschheit, der Emanzipation der Menschheit die Kämpfe führen. Also, und dabei geht es, man könnte sagen, auch um Überlebensfragen, aber es geht darum, Weltgesellschaft herzustellen, also versöhnte Weltgesellschaft, Assoziation der freien Individuen. Und dann kann man sich, und dann geht seine Analyse so, dass er sagt, gibt es denn, das ist ganz kantianisch gedacht, gibt es denn reale geschichtliche Prozesse, die dahin führen? Denn das ist seine Fragestellung, dass er sagt, ja, wir haben, wenn wir die Naturgesetze des Kapitals analysieren, können wir solche Prozesse hin zur Weltgesellschaft sehr genau bestimmen. Ja, das heißt, ein immer höheres Maß an Vergesellschaftung der Individuen global, aber durch alle Antagonismen hindurch, Kriege, Folter, Vertreibung, Massenmord und so weiter. Und dann könnte man sagen, ja, das hat dann selber sowas geschichtsphilosophisch Optimistisches, was es der Sache nach nicht ist, denn wir wissen nicht, wie das ausgeht. Wir wissen es wirklich nicht. Es könnte so kommen, dass wir durch Vertreibung, durch Hunger, durch ökologische Überausbeutung der Natur, was Herbert Marcuse so sehr beschäftigt hat, Verhältnisse schaffen, dass unsere Zivilisation tatsächlich bankrott geht. In jeder Hinsicht. Dass wir durch unser Leben, durch unser kollektives Leben eine Lebenssituation herstellen, dass unsere Lebensweise, unsere Zivilisation nicht überlebensfähig ist. Na, also das Argument, dass auch eben das römische Imperium unter anderem an ökologischen Gründen sich selbst zerstört hat. Ja, also das müssen wir im Blick haben. Und die Frage für Marx ist, wenn es diese historische Vergesellschaftung gibt, warum sollten, na, und jetzt kommen wir wieder zu dem normativen Problem, es gibt die Vergesellschaftung, Kapital konzentriert sich. Weltweit werden immer mehr Menschen der Lohnarbeit, der Form der Lohnarbeit unterworfen. Immer mehr Menschen müssen ihr Arbeitsvermögen in der wahren Form, ja, sozusagen veräußern. Wir haben heute mehr Proletarier als jemals in der Weltgeschichte. Nicht in Deutschland, nicht in England, aber global. Das heißt, wir haben diesen Vergesellschaftungsprozess in immer höherem Maße. Und für Marx ist natürlich die Frage, dass auch in diesem Vergesellschaftungsprozess die Möglichkeit der Emanzipation immer weiter zunimmt. Menschen kämpfen darum, dass sie die Lebensverhältnisse, unter denen sie gezwungen sind zu leben, auch selbst bestimmen. Es wächst also auch das Potenzial der Freiheit mit. Das ist ja die These von ihm. Es ist immer mehr Zwang, aber mit diesem Zwang in der Weltgesellschaft zu leben, wächst auch das Potenzial an Freiheit. Die Möglichkeit zu verstehen, wie wir leben und unser gemeinsames Leben zu organisieren. Und das ist etwas, was er nicht im Sinne einer Norm meint. Und da komme ich, das ist jetzt aber wirklich dann der Schluss, dass ich glaube, dass Marx gegenüber der Tradition eine völlig neue Gestalt der Theorie hat. Manche von euch werden Soziologie oder Politikwissenschaft studieren und dann seid ihr vertraut mit diesen Analysen, deskriptiv, analytisch. Man macht Faktenanalyse. Man macht keine Werturteile. Man hält sich raus. Ja, das ist das, was man Studierenden beibringt. Ja, im ersten Methodenkurs, im ersten Semester. Wissenschaft ist wertneutral. Darf ich das so sagen? Es ist wirklicher Quatsch. Ja? Also, es geht darum, dass wir von vornherein, weil was ist das für eine Wissenschaft, die keine Idee davon hat, dass Erkenntnis etwas mit dem Wunsch und dem Willen der Menschen bei der Beherrschung und Gestaltung ihres Zusammenlebens zu tun hat. Das ist doch absurd. Ja, da, wir wollen doch damit gestalten. Und wenn man sagt, die Wissenschaft ist wertneutral, dann sagt man eigentlich nur, wir mischen uns nicht ein, wir sind letztlich Sozialtechniker, die Herrschaft mit unterstützen. Das ist die Botschaft. Ihr sollt kuschen, vielleicht ein bisschen öffentlich resonieren, ein bisschen Fachwissen, Expertise zur Verwaltung von Menschen beitragen und fertig. Also worum es geht, ist ja wirklich Erkenntnis zu entwickeln, die uns befähigt, die Verhältnisse, unter denen wir leben, zu bestimmen und real zu verändern. Und was ich sagen will, ist, dass Marx sozusagen eine Art dritte Theorie entwickelt. Nämlich zwischen einem Wissenschaftsverständnis, was nur Faktenanalyse macht, und einem Verständnis, was im Sinne von Kant nur Normanalyse macht, praktische Philosophie, Begründung von Norm, was völlig ergebnislos ist. Nach 2500 Jahren Philosophia-Gerechtigkeitsdiskussion können wir das wissen. Kann man sagen, dass Marx etwas macht, was auch von der Art des Denkens völlig neu ist. Das ist auch eine Revolution in der Geschichte des Denkens. Das hat es so gar nie gegeben vor ihm. Und eigentlich sind wir aus meiner Sicht überhaupt noch gar nicht auf dem Niveau, ja, so wie er gedacht hat, zu denken und zu leben. Weil wenn wir das mal situativ lernen, dann wird es uns gleich wieder ausgetrieben. Es ist sehr schwer, diese Art des Denkens, des Handelns, der Praxis, dem eine Dauer zu geben. Das wird sofort wieder in Positivismus zurückgenommen, in Verwaltungstechnik, in Verwaltungswissen. Und was ich meine ist, dass Marx in einer gewissen Weise dieses ganze Problem von hier Faktenwissen und da Norm und schön getrennt machen die Philosophen die Normbegründung, die Soziologen das Faktenwissen und die Biologen machen ein bisschen was über das Leben und so weiter und alles hängt irgendwie nicht miteinander zusammen. Außer wenn dann Animal Enhancement kommt und dann alles zusammenmontiert wird, kommt es irgendwie doch zusammen. Und dann denkt man, nein, es ist ein neuer Typus, wie wir denken. Und das ist nicht einfach nur Wissenschaft. Das ist nicht einfach nur eine Theorie, eine Wissenschaft im Bereich, sondern das ist eigentlich eine neue Form der Zivilisation. Und was ich damit meine, ist, eine Zivilisation, wie wir sie wirklich in den Hochkulturen noch gar nicht kennen. Das ist genau genommen gleich der zweite oder dritte Satz des Kommunistischen Manifests. Ja, dass Marx und Engels sagen, dass das, was sie da machen im Kommunistischen Manifest, über alles hinausgeht, was wir aus den Hochzivilisationen kennen. Was ist das? Hochzivilisationen basieren auf der Lenkung der Gesellschaft durch wohlmeinende, manchmal nicht so wohlmeinende Herrschende. Die verfügen über das Wissen, über die Schriftkultur, über die Bildungseinrichtung und sie organisieren die Trennung von Kopf und Hand. Ja? Menschen, die arbeiten, die Anstrengung der Arbeit haben und andere, die lenken, gewinnen, die Muße haben. Das ist eine tiefe Spaltung in unserer Gesellschaft, die sich auch immer wieder erneuert. Und so ist das Denken organisiert, unsere Begriffe organisiert, dass die einen denken, das Privileg haben und die anderen die Arbeit. Das kann Und das ist etwas, was aus der Sicht von Marx sozusagen, wenn man so will, na, ich verwende mal dieses problematische Wort, einer Kulturrevolution braucht. Einer tiefen Auseinandersetzung mit den eingespielten Formen von Arbeitsteilung hinsichtlich des Geschlechts, hinsichtlich der Teilung von Wissen und körperlicher Arbeit. Also eine völlig neue Art, auch Denken und Wissen zu organisieren. Das ist für uns wichtig, wenn wir, da wir ja auch in den Hochschulen sind und in einer gewissen Weise selber Teil dieser Privilegienstruktur, dass wir auch unser eigenes Wissen hinterfragen müssen, nämlich wie weit ist dieses Wissen Teil einer Herrschaftsfunktion, einer Aufrechterhaltung der Klassenspaltung. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann hoffe ich, dass es ein paar Anregungen gegeben hat und wir auch in der Diskussion vielleicht das eine oder andere noch vertiefen können.